Zwischen Fischer Dieskau und Richter brauchte für keinen Augenblick der Zwang eines Sich-Fügens aufzukommen. Es entsteht, für den, der es nicht gehört hat, schwer vorstellbar, ein Miteinander als zweifache Entfaltung reichster, lückenloser Selbstständigkeit. Wohl kein anderer als Fischer Dieskau kann sich heute leisten, Richter neben sich so differenziert und frei spielen zu lassen, als spiele er ein Brahms-Intermezzo in einem Soloprogramm. Welchen Gewinn das für eine eindringliche Belebung eines Liedes erbringen kann, erwies sich noch vor Schluss des ersten Gesangs. Das gesungene Wort der Baritonstimme folgte der gesungenen Wortlosigkeit des Flügels mit jener einleuchtend schönen Selbstverständlichkeit, mit welcher dem inneren Gedanken der beredte Ausdruck, der Idee, die Verwirklichung folgt. Mit Dieter zu arbeiten war nicht einfach. Das Problem ist, dass sein Verhältnis zum Wort anspruchsvoll ist. Wenn er zum Beispiel Konsonanten wie str oder prr singen muss, will er, dass der Pianist mit einer kleinen Verzögerung spielt. Seine Diktion ist natürlich wunderbar, aber das verändert ein wenig den natürlichen Rhythmus der Musik selbst. Man muss ihm gewissenhaft folgen und das ist nicht immer angenehm. Das Ergebnis ist sicher großartig, aber es verlangt unheimlich viel Arbeit. Er spielt auf Schwierigkeiten an, deren Ursache ich mir nur so erklären kann. Natürlich war ich mit dem Zyklus der schönen Magellone von Brahms seit Jahren vertraut und hatte eine eigene, dem Notentext, wie er sich mir erschlossen hatte, getreue Auffassung. Richter mag sich gewundert haben, dass ein Sänger so dezidierte Vorschläge zum Vortrag parat hatte, selbst zu den Vor- und Nachspielen. Wir brauchten nur eine Probe vor der Generalprobe und alles verlief ohne jede Verstimmung, mit wunderbarem Ergebnis. Und nie bei allen späteren Konzertvorbereitungen konnte auch nur ein Anflug von gegenseitiger Unsicherheit konstatiert werden. Immer empfand ich bei ihm als hervorstechendste Qualität, neben der fast selbstverständlichen phänomenalen Technik, seine Fähigkeit, die Lautstärkeebene über die vom Komponisten angegebene Dauer hinweg genau einzuhalten. Das gab seinem Vortrag etwas Archaisches, Unwiderlegliches.